ich dich das erste Mal sah, war mir alles sofort klar. Du hast so schönes blondes Haar, deine Augen und dein süßes Lächeln. Lassen mich gleich alles andere vergessen. Du bist meine deutsche Frau. Deinen Körper überall berühren, für dich würde ich alles geben. Ich glaube auf mein Leben, du bist meine deutsche Frau. Du bist so wunderbar. Du hast es für dich. Keine andere Frau kommt mir für dich in die Quere. Für dich gebe ich Blut und Ehre. Ohne dich zu leben wäre für mich die größte Qual.